und sie sagen, wenn er uns doch ein Zeichen von seinem Herrn bringen würde. Ist nicht zu ihnen der klare Beweis dessen gekommen, was auf den früheren Blättern steht?